Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Neben Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix und Jim Morrison gehört auch sie zum sogenannten Club 27. All diese Musikerinnen und Musiker sind mit nur 27 Jahren gestorben. Und doch bieten ihre kurzen Lebensgeschichten anscheinend genügend Stoff für Biopics und Dokumentarfilme. Janis Little Girl Blue heißt der neue Film von Amy Berg und macht den Auftakt unserer Filme der Woche. Im Studio ist Anke Lewicke. Geht's auch hier wieder um die Brüche einer Biografie? Ja, um den sogenannten Knacks. Der ist ja wirklich immer wieder interessant für die Regisseure und Regisseurin. Was treibt Menschen dazu, sich auf die Bühne zu stellen, sich öffentlich mitzuteilen? Woher kommt der Schmerz, der sie ja auch häufig bewegt? Das war ja bei Amy Winehouse so, das ist auch bei Janis Joplin so. Und wenn man diese beiden Sängerinnen eben jetzt hört oder sieht, dann spürt man ja wirklich, dass das, was sie da singen, wirklich wahr ist, dieser Schmerz, diese Wut. Und natürlich versuchen diese Dokumentarfilme, das zu ergründen. Gleichzeitig ist es natürlich auch immer wieder spannend, wie überhaupt Kunst entsteht. Solche Biografien ermöglichen ja auch einen Einblick in die Hexenküche. Welche Alltagsbeobachtungen gehen in die Musik über? Und Janis Joplin war natürlich auch ein Kind ihrer Zeit. Die Hippie-Bewegung, die Protestbewegung, das kommt ja alles in ihren Liedern vor. Auch die ungeheure Wut, die sie auf ihr Land empfunden hat. Und ich kann nur sagen, meine erste Brille war auch eine Nickelbrille und das hat natürlich auch mit Janis Joplin zu tun gehabt und ich wollte auch eine kleine Rebellin damals sein. Wie unterscheidet sich jetzt der Film von Amy Berg von den anderen erwähnten Musikerporträts? Ja, man könnte erstmal sagen, dass er relativ klassisch vorgeht. Also es gibt viele Interviews mit Wegbegleitern, anderen Musikern, auch mit ihren Geschwistern. Dann gibt es natürlich viel Archivmaterial und das ist natürlich ganz toll, weil das noch so 8 und 16 mm Filme sind. Die haben ja noch einen ganz anderen Glamour als heute diese Handyaufnahmen. Und da sehen wir einfach eine junge Frau, die so eine Energie hat, aber gleichzeitig auch was ganz zu halten ist. Dieses Paradox ist ganz schön, wenn man das mitbekommt. Und das ganze Material ist chronologisch sortiert. Also man erfährt, dass sie eine Autodidaktin war, dass für sie die afroamerikanische Bluesmusik ganz wichtig war. Man bekommt aber auch mit, dass sie immer eine Außenseiterin war. Und zwar auch aus politischen Gründen. Sie hat in Texas, wo sie groß geworden ist, in der Schule aufbegehrt, sich eingesetzt für die Bürgerrechte, für die Afroamerikaner, hat dann von Anhängern vom Ku Klux Klan Ärger bekommen, wurde als hässlichster Mann der Highschool gekürt. Und diese Außenseiterrolle hat sie immer fortgetragen, begleitet in ihrem Leben. Und es gibt aber was ganz Berührendes, auch Briefe, die sie immer an die Eltern geschrieben hat, wo man eben erfährt, dass es so eine Sehnsucht von ihr gab, einfach mal so wahrgenommen zu werden, wie sie wirklich ist. Und das wurde sie auf der Bühne. Und wenn sie dann da steht, dann spürt man einfach ganz oben, da ist sie wirklich. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, ist sie ganz bei sich. Der zweite Film, über den wir sprechen wollen, dreht sich um den großen Finanzcrash 2008. Titel und Grundlage für das Drehbuch liefert der Sachbuch-Bestseller The Big Short von Michael Lewis. Der Cast lässt sich sehen, Christian Bale und Brad Pitt, Ryan Gosling und Steve Carell. Diese prominente Riege nimmt uns also mit hinter die Fassaden der Wall Street. Dazu ein Sachbuch als Basis. Sind Sie da als Wirtschaftsexpertin aus dem Film rausgekommen? Ich muss sagen, die Finanzwelt ist schon ein böhmisches Dorf für mich. Und ich tendiere doch immer noch so zu diesem altmodischen Sparstrumpf, wenn dann mal was übrig ist. Also der Film setzt 2 Jahre vor dem Börsencrash ein, bei dem ja viele Leute ihre Arbeit, ihre Häuser verloren hat. Und wir lernen einfach so ein paar Leute kennen, die ahnen, das geht nicht mehr lange gut. Also sie kriegen eben mit, die Kredite explodieren und irgendwann wird der Immobilienmarkt zusammenbrechen und dann sind die Kredite aber gar nichts mehr wert. Und deshalb machen sie sogenannte Anleihermodelle auf und sie wetten wirklich mit den Kapitalmärkten. Oder sie kaufen sich eben Versicherungsbeteiligung, weil sie wissen, wenn alles zusammencrasht, dann werden wir reich. Also es geht schon um die Leute, die wissen, wir können aus der Pleite noch Kapital schlagen. Und auch wenn man nicht alle Einzelheiten versteht, die Perversion des Systems bekommt man auf alle Fälle mit. Regisseur ist Adam McKay. Wie stellt er jetzt genau die Finanzwelt dar mit diesen bekannten Schauspielern, die er da in die Welt der Zahlen und Fonds stellt? Ja, ich würde mal sagen, das ist eine satirische wie auch zynische Bebilderung des Sachbuchs. Also die Figuren treten auch immer wieder aus dem Bild hervor, erklären uns ihr Vorhaben, nehmen uns so ein bisschen an die Hand. Wenn es dann um die Wetten geht, sitzt man auf einmal im Roulette-Tisch in Las Vegas und bekommt dann alles erklärt. Oder eine reiche Frau im Pool führt uns auch mal in die Hedgefonds ein. Und das alles ist sehr schnell montiert. Man kommt aber trotzdem mit. Und die Stars sind natürlich toll. Ich meine, man guckt sich gerne Christian Bale als Nerd an mit so einem Kurzhaarschnitt und einem Glasauge, wie er da in Shorts sich diesen Finanzen nähert. Oder Ryan Gosling ist wirklich so ein Ekelpaket im Maßanzug. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen ein Problem von dem Film. Man schaut sie sich vielleicht zu gerne an. Letztlich sind sie doch auch Sympathieträger in diesem Film. Dabei haben sie natürlich auch Dreck am Stecken. Aber hin oder her ist der Film eine gute Einführung und hinterher habe ich dann mir mal wieder aus meinem Bücherregal Karl Marx das Kapital geholt und ich denke, jetzt könnten wir alle mal auf die Barrikaden gehen. The Big Short und Janice Little Girl Blue, zwei neue Filme dieser Woche im Blick von Anke Lewicke.